Das war mit ein Grund dafür, warum die Flüchtlingszahlen aus Hongkong nach Deutschland eher gering waren. Von 2016 bis 2021 stellten nur 8 Flüchtlinge aus Hongkong in der Bundesrepublik einen Asylantrag, von denen 4 Asyl erhielten, wie der Spiegel zeigt. In den vom Spiegel ausgewerteten E-Mails zwischen dem chinesischen Spion und seinem Kontaktmann in Belgien, der sich guter Verbindungen zur AfD rühmt, fällt ein Dialog ins Auge. Hier der Absatz aus der Recherche. Unvermittelt teilt Wu Krälmann im Oktober 2022 mit, dass sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach China reisen würden. Es gibt ein Projekt, das wir diskutieren. Wir sollten Stimmung machen, um zu verdeutlichen, dass die USA und UK die Energieversorgung in Europa destabilisieren. China hingegen helfe aus. Er habe da eine Idee. Über unsere Abgeordneten vom rechten Flügel ein Statement im Europäischen Parlament verbreiten zu lassen, etwa in der Lesart, dass Großbritannien und die USA in Europa nur Probleme verursachten, China die EU hingegen unterstütze. Diese Botschaft solle dann während des Besuchs in Medien verbreitet werden. Denkst du, das ist möglich? Krälmann antwortet Sekunden später: In Deutschland können wir über die AfD-Leute die deutsche Delegation auffordern, offen mit der chinesischen Führung zu sprechen, statt nur der US-Strategie zu folgen. In diesem Kontext macht es Sinn, sich an die geschilderten Ergebnisse des Parteitags in Magdeburg im Sommer 2023 zu erinnern. Dort wurde der China-Freund Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten gewählt und die AfD gab sich ein Europaprogramm. In der Präambel findet sich bekanntlich folgender Satz: Jegliche Dominanz außereuropäischer Großmächte in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik lehnen wir ab. Die Staaten Europas werden so in Konflikte hineingezogen, die nicht die ihren sind, und ihre natürlichen Interessen, fruchtbare Handelsbeziehungen im europäisch-asiatischen Raum, diametral entgegenstehen. Dieser Satz im Europawahlprogramm der AfD entspricht ziemlich genau dem, was 10 Monate zuvor der chinesische Spion mit seinem belgischen Kontaktmann besprach, und dieser sicherte zu, diese Gedanken über die AfD-Leute zu verbreiten. Alles Zufall? Für die AfD ist neben Russland auch China offenbar ein wichtigerer Partner als die USA. Das setzt gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und Europa die liberale Demokratie auch in unserem Land unter Druck. Die China-Politik der AfD zeigt eine weitere Entgrenzung der Partei.